Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 40 des Gabelbissen Podcast. Die letzte Folge war ja, wie soll man sagen, regionalspezifisch. Sprich, wir haben uns einem Produkt, einem Gemüse in dem Fall gewidmet, das primär in einer Region angebaut wird, dort auch am liebsten gegessen, wobei Käferbohnen werden durchaus schon in ganz Österreich gegessen, aber am liebsten und am typischsten ist eben für die Steiermark. Heute widmen wir uns mal wieder einem Gericht, das österreichweit bekannt und geliebt ist. Und wenn man über die Staatsgrenzen hinwegschaut, dann ist das Gericht auch noch in Bayern bekannt und in Tschechien und der Slowakei. Jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen, einige haben sicherlich im Titel schon gesehen, heute dreht sich alles um den Schweinsbraten. Wie bereits erwähnt, Schweinsbraten ist ja ein typisch österreichisches Gericht, den kennt glaube ich wirklich jeder in Österreich. Man kann ihn auf der einen Seite als Hauptspeise essen, da wird er klassischerweise warm serviert, aber Schweinsbraten wird auch gern zur Jause gegessen, zum Beispiel bei einer Bretteljause oder auf dem Brot drauf. Da wird er aber kalt gegessen und normalerweise ganz fein aufgeschnitten. Charakteristisch für den Schweinsbraten ist, dass er außen schön knusprig ist, eine wunderbar würzige und knusprige Schwarte hat, die einen quasi, wenn man den Mund hin so schön knistert und das ein bisschen auf der Zunge zergeht. Und das Fleisch drin ist schön weich und saftig. Auch das sollte uns auf der Zunge quasi zerfließen. Und das Ganze ist ein wunderbares Geschmackserlebnis. Schweinebraten ist aber nicht gleich Schweinebraten. Auf der einen Seite können wir sagen, beim Schweinsbraten gibt es kein Standardrezept. Sprich, jeder, sagen wir so, es gibt familiäre Rezepte, wie es pro Familie gemacht wird, aber die haben zwar alle eine Gemeinsamkeit, aber dass man sagt, okay, wie zum Beispiel bei einem Girardi-Rostbraten, der wird so gemacht, das gibt es beim Schweinsbraten nicht. Jeder variiert ein bisschen und ich finde, das macht's aus, denn so wie das einem Gericht irgendwie eine Vielzahl an Gerichten, weil er schmeckt doch immer wieder ein bisschen anders. Man kann aber allein schon mal beim Fleisch ein bisschen unterscheiden. Zunächst mal bei der groben Unterscheidungsvariante. Wir können es auf der einen Seite klassisch machen. Da haben wir ein unbehandeltes Fleisch. Wir können ihn in einer gesurten Form machen. Dann hätte man Surbraten, was meine persönlich die liebste Variante ist. Oder man kann das Ganze auch mit einem Stück Geselchten machen. Also ihr seht, wir können hier mal grob unterscheiden. Und dann können wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, denn für den Schweinsbraten eignen sich einige Stücke vom Schwein ideal, um das Ganze zu machen. Da hätten wir zunächst einmal das Karree. Das ist ein eher mageres Stück Fleisch, hat meistens eine Schwarte. Die sollte man ihm auch auf keinen Fall entfernen, denn das Karree neigt gerne mal dazu, dass es trocken wird. Und genau das wollen wir beim Schweinebraten nicht haben. Also Karree ist sicherlich nicht so einfach zu machen und wenn, würde ich persönlich die Zubereitung in einem Römertopf empfehlen. Meine liebste Variante wäre die Schulter. Die Schulter ist leicht durchzogen, man bekommt sie entweder mit oder ohne Schwarte. Ich persönlich bevorzuge es immer mit Schwarte, weil dadurch habe ich den Vorteil, dass das Fleisch einfach saftiger bleibt und irgendwie für mich gehört einfach zum Schweinebraten eine Schwarte dazu. Durch das leicht durchzogene und eben erwähnte Schwarte ist das Fleisch somit sehr schön saftig und neigt nicht so dazu, dass es austrocknet. Als Klassiker in Österreich gesehen wird der Schopf. Der Schopf ist ein eher stark durchwachsenes Stück Fleisch. Man bekommt es eigentlich immer ohne Schwarte. Und durch das stark durchwachsene hat es aber wieder den Vorteil, dass es trotzdem beim Braten schön saftig bleibt. Beim Schopf gibt es übrigens noch eine Sonderart oder eine Spezialvarianten, zwar kann man es wahlweise mit oder ohne Knochen haben. Auch als Klassiker angesehen und von vielen wirklich gern verwendet, entweder als primäres Stück oder auch als Zugabestück, wäre der Schweinsbauch. Schweinsbauch ist sehr, sehr saftig, weil der ist extrem stark durchzogen. Man sagt zwar, früher war das Bauchfleisch fetter als heute, das mag schon sein, aber heutzutage hat es doch immer für unsere Verhältnisse einen relativ hohen Fettanteil und das macht es natürlich, dass fettes Stück beim Braten wunderbar zart und saftig bleibt. Wenn man auch noch einen tollen Saft oder, sagen wir so, im späteren Folge schöne Bratelfetten gewinnen will, sollte man, wenn man eine Schulter, Schopf oder Karree nimmt, immer auch ein Stück Bauchfleisch dazugeben. Denn das Fett braucht man übrigens für, ja, wie das bereits erwähnte, Bratelfetten. Dazu später aber dann mehr. Das Stück Bauchfleisch ist übrigens auch noch für eine Spezialvariante des Schweinsbraten gerne gesehen oder wird gerne verwendet, und zwar für den Kümmelbraten. So, jetzt haben wir mal die verschiedenen Fleischstücke uns genauer angeschaut, aber man könnte noch ein bisschen mehr differenzieren, und zwar, es gibt ja nicht nur eine Schweinerasse, es gibt ja mehrere, und da sind bei uns sehr beliebt das Edelschwein, die Landrasse oder das Pietrain. Aber auch gern verwendet in letzter Zeit immer ein bisschen mehr werden das Mangalitzerschwein und das Duropoyerschwein. Mangalitzer ist, finde ich, eine total tolle Variante, und vielleicht mache ich da auch mal eine eigene Folge drüber, weil über das Mangalitzer kann man nämlich wirklich viel erzählen. Von der Würzung her wird beim Schweinsbraten klassischerweise eine Mischung aus Salz, Pfeffer, ganzen oder gemahlenem Kümmel und Knoblauch verwendet. Die Kunst dabei ist es natürlich, eine richtige Mischung, ein bestimmtes Mischverhältnis zu erreichen. Man will ja auf der einen Seite nicht haben, dass der Knoblauch oder der Kümmel vorschmeckt, es soll eine schöne, wie soll man sagen, Symbiose bestehen. Natürlich, der Vorteil an der Variante ist, man kann natürlich das an den eigenen Geschmack anpassen. Der eine mag es lieber kümmeliger, der andere mag es vielleicht ein bisschen pfeffriger. Das ist dann jeden halt selbst überlassen. Wer das Ganze nicht so unbedingt selbst mischen will, dem kann ich gleich einen Tipp geben. Und zwar gibt es da eine wunderbare Gewürzmischung. Die Betonung liegt auf Gewürz und nicht Würzmischung. Denn bei der Mischung handelt es sich wirklich nur um Gewürze nach Bio-Standard, die gemahlen werden und mit Salz zusammen vermischt und in einer Dose fertig abgepackt werden. Die Rede ist von Tante Mizis Bratgewürz der Marke Sonnentor. Da kann man sich wirklich sicher sein, da sind keine künstlichen Inhaltsstoffe oder Geschmacksverstärker drinnen. Da handelt es sich wirklich nur um Gewürze und Salz. Also wer nicht selbst mischen will, kann gerne auf das Produkt zurückgreifen. Ich mache es persönlich gern. Ja, aber das ist dann jedem selbst überlassen, ob er es selber zusammenstellen möchte oder eben so eine fertige Mischung kauft. Gibt sicherlich noch genügend andere Anbieter, die eben so auf Biobasis so Mischungen anbieten. Ich persönlich kenne die Marke schon lange und bin einfach, ja, großer Fan. Also das kommt wirklich aus reiner Überzeugung, weil ich euch einfach was Tolles empfehlen möchte. Aber wieder zurück zu unserem Schweinsbraten. Gemacht wird das Ganze natürlich im Backrohr. Da wird es gebraten, und damit es nicht zu sehr austrocknet oder, sagen wir, generell austrocknet, ist es beim Schweinsbraten zubereiten immer wieder wichtig, dass das Ganze übergossen wird. Auf der einen Seite mit frischem Wasser, man kann aber auch Rindsuppe verwenden, und in späterer Folge nimmt man dann auch den eigenen Saft, der während des Bratens entsteht. Teilweise wird von manchen noch zusätzlich Schmalz hinzugefügt. Daraus erhofft man sich eben auch, dass das Fleisch saftiger bleibt und dass man im Anschluss auch noch das besagte Bratelfett noch schöner erhält. Das Ganze des Bratens ist eine gewisse Kunst, und früher hat es sogar mal einen eigenen Beruf gegeben, und zwar den, klingt jetzt blöd, den Bratenbrater, sage ich jetzt einmal. Sprich, das waren Köche, die spezialisiert darauf waren, einen Braten zu machen. Die hatten so, wie soll man sagen, gewisse mobile Brätereien, und da hat man eben dann die hohe Kunst des Bratenmachens vollzogen und den Leuten zum Verkauf angeboten. Neben dem Fleisch ist ja beim Braten auch noch ganz wichtig, das schon bereits mehrfach erwähnte Safterl, der Saft. Und zwar handelt es sich darum eigentlich um, ganz einfach gesagt, eine Mischung aus Wasser, Fett und den Gewürzen, mit denen wir das Fleisch eingerieben haben. Wer den Saft noch ein bisschen verfeinern will, den kann ich noch den Tipp geben, dass er ganz klein geschnittene Zwiebelstücke reingibt. Und zwar, wenn man das Fleisch reinsetzt, gibt man noch schön Zwiebelstücke dazu und brät das Ganze mit dem. Das ergibt dann wirklich einen ganz tollen und intensiven Geschmack. Ja, und wenn das Saft dann erkaltet, Dann spricht man übrigens von der Bratelfetten. Bratelfetten ist dann ein sehr beliebter Brotaufstrich. Und zwar ist das ja einfach Schmalz, kann man sagen, mit dem Bratensaft, der so ein bisschen geliert. Das schmeckt dann total intensiv und mit dem Schmalz dazu. Ach ja, das ist schon ein wunderbares Brot, kann ich euch sagen. Also beim Heurigen, mit einem Glas Wein und so einem Bratelfetten Brot dazu. Ja, das muss ich sagen, ist schon was ganz, ganz Feines. Aber kommen wir zurück zu unserem Thema, dem Schweinsbraten. Natürlich isst man das Fleisch nicht so, da gibt es natürlich auch eine Beilage dazu. Klassisch wird gerne dazu zum Beispiel ein Krautsalat serviert. Den kann man auf der einen Seite warm oder kalt essen, sprich in einer blanchierten oder einer rohen Variante. Weiters wird auch noch gerne Sauerkraut serviert. Ganz typisch wenn auch als Beilage Knödel. Und da eigentlich in allen Variationen. Vom Erdäpfelknödel über den Semmelbrotknödel bis hin zu einem Grieseler Mehlknödel. Das kommt dann wieder auf die Regionen, wo man den in Österreich bekommt. Auch gelegentlich gerne dazu wird ein Erbsenpüree serviert. In der Mischung kenne ich noch nicht, aber kann mir durchaus vorstellen, dass das schmeckt. Und eine ganz spezielle Beilage wäre das Triette. Darunter versteht man eine gewürzte, gezuckerte, in Saft oder Wein getränkte Semmelschnitte. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das noch in keinem Lokal gesehen. Wenn es mal soweit ist, dass ich das sehe, dann muss ich es auf alle Fälle probieren, weil ich würde echt gern wissen, wie das schmeckt. Es klingt, finde ich, total interessant und dürfte wohl was wirklich ganz Seltenes sein. Zumindest in den Kreisen, wo ich einfach zu Hause bin, also wie in Niederösterreich, da hätte ich es ehrlich gesagt noch nie gesehen. Wenn jemand von euch ein Lokal kennt in Wien oder Niederösterreich, die eben das servieren, bitte eine kurze Mail oder über Twitter etc. mich kontaktieren. Genauere Sachen erfahrt ihr dann im Abspann. Würde mich nämlich wirklich interessieren, wie das schmeckt. Es gibt natürlich auch noch andere Beilagen. Es wird auch zum Beispiel gerne Reis oder es werden auch einfach nur Salzerdäpfel dazu serviert. Was man aber wirklich noch ganz, ganz selten antrifft, ich aber zum Beispiel vom Hörensagen kenne, es aber noch nie gegessen habe, wäre ein Früchtekompott oder generell einfach nur Früchte, die zum Schweinsbraten dazu gegessen werden. Würde man das Ganze kalt essen, dann ist er, wie ich bereits schon erwähnt habe, ein Bestandteil der Bretteljause und da isst man dann klassischerweise ein schönes Schwarzbrot dazu, wer möchte auch gerne Weißgebäck. Und was wunderbar finde ich mit Schweinsbraten harmoniert, wäre ein frisch gerissener Krähen und Senf. Jetzt können wir ja schon mal sagen, was Schweinsbraten ist. Natürlich hat auch dieses Gericht wieder eine bestimmte Geschichte. Und zwar, die geht schon ganz, ganz lange zurück. Denn das Schwein war schon seit langer Zeit oder vor langer Zeit ein Symbol der Fruchtbarkeit und wurde auch verehrt. Damals war es auch schon wie heutzutage ein Glückssymbol. Und so haben viele Völker eben das Tier als Opfertier genommen und es an somit speziellen oder hohen Tagen gegessen. Die Germanen zum Beispiel haben ein Schwein traditionell beim Julfest geopfert und auch die Kelten kannten den Brauch und die haben das meistens bei Stammesfesten gemacht. Man könnte fast sagen, dass bei diesen beiden Völkergruppen seinerzeit quasi der Ursprung des Schweinebratens entstanden ist, denn da hat man es halt noch über offenem Feuer gegrillt, gebraten, nachdem man es sieht und das könnte man einfach als die Urform des Schweinsbratens sehen. Die uns heute bekannte Form hat ihren Ursprung mehr oder weniger im Mittelalter. Damals war es auch, wie bei den Germanen und bei den Kelten, eine Speise, die man eher an hohen Festtagen gegessen hatte. Klassischerweise war es damals der 25. Dezember, was ja einer der höheren Festtage war in der Geistlichkeit. Und auch denen war es damals mehr oder weniger vorbehalten, das zu essen. Hatte aber auch den Grund, weil das unter Anführungszeichen einfache Volk sich einfach kein Schweinefleisch leisten konnte. Das war nur der Geistlichkeit, den Adeligen etc. vorbehalten. Erste Erwähnungen von einem, Rezept für Surbraten findet man in einer Schrift aus dem 14. Jahrhundert des Stifts St. Florian. Und dann so ab dem 17. Jahrhundert kann man sagen, dass der Schweinebraten generell immer öfter erwähnt wurde. Er wurde immer mehr als Festtagsessen angepriesen und man konnte auch viele verschiedene Varianten, wie man es machen könnte, finden. In der Zeit war es aber nach wie vor den Klöstern vorbehalten. Den eigentlichen Einzug in die bürgerlichen Kochbücher fand der Schweinebraten ja erst so, ja, kann man sagen, im 18. Jahrhundert herum. So richtig populär ist aber erst so circa Mitte 19. Jahrhundert geworden. Der Grund war, weil Schweinefleisch ist in der Zeit immer kostengünstiger geworden und dadurch war es auch um einiges beliebter. Es war auf der einen Seite nahrhaft und es war einfach billiger als Rindfleisch. Die Bauern hatten auch noch einen wesentlichen Vorteil. Sie konnten das Fleisch leichter haltbar machen. Ich habe es ja schon in einigen vorigen Folgen einmal erwähnt, zum Beispiel in der gesächten Folge. Mit Räuchern konnte man das toll haltbar machen. Die Zubereitung des Schweinsbraten hat ja auch einen speziellen Wandel miterlebt. So kann man zum Beispiel in einem Kochbuch aus dem 17. Jahrhundert noch eine sehr, wie soll man sagen, saure Variante nachlesen. Und zwar hat man den Köchinnen und Köchen damals empfohlen, das Fleisch vor der Zubereitung mindestens 3 Tage in Essig einzulegen und erst danach zu braten oder zu dünsten. Der Essigsud, der dabei überbleibt, den sollte man dann mal schaumig aufschlagen und eben mit dem Stück Fleisch servieren. Im 19. Jahrhundert gab es einen ganz speziellen Trend, und zwar hat man dem Schweinebraten dann eine Brotkruste spendiert. Die hatte nur ein Problem. Habe ich das schon in der Küche aufgeschnitten und habe so serviert, hat das Ganze ja sehr matschig und nicht wirklich appetitlich gewirkt. Und von daher wurde es mehr oder weniger Brauch, dass man den Schweinsbraten erst direkt am Tisch bei den Gästen aufgeschnitten hat. Und erst so ab der Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts setzte sich dann die uns heute bekannte Form des Schweinsbratens so richtig durch. Und ich würde mal vorschlagen, nach der Geschichte und dem ganzen Allgemeinen werden wir mal spezifisch und kommen zum Rezept der heutigen Folge. Ihr werdet wohl nicht erraten, was ich euch erzählen werde. Richtig, einen klassischen Schweinebraten. Und zwar für 6 bis 8 Portionen benötigen wir 2 Kilogramm Fleisch. Und da könnt ihr euch jetzt entscheiden, was ihr eigentlich für ein Fleischstück haben wollt. Am Anfang der Folge habe ich euch einige Beispiele genannt, die ihr verwenden könnt. Des Weiteren benötigen wir Salz, so circa 5 Knoblauchzehen, man möchte auch mehr oder weniger. Eventuell 4 Esslöffel Schmalz, Kümmel im Ganzen, Wasser. Da könnte man dann auch noch, wenn man will, anstelle des Wassers eine Rindersuppe verwenden. Salz und Pfeffer. Und optional noch eine mittelgroße Zwiebel. Ich habe bereits vorher erwähnt, wenn ich den Saft auch noch ein bisschen mehr verfeinern möchte, kann er noch eine kleingehackte Zwiebel reingeben. Ja, zunächst einmal müssen wir unser Backrohr auf 220 Grad Ober-Unterhitze aufheizen. Und hier möchte ich euch wirklich empfehlen, verwendet Ober-Unterhitze, denn bei Heißluft trocknet das Fleisch einfach viel zu schnell aus und das wollen wir ehrlich gesagt alle nicht, denn ich habe erwähnt, wir wollen einen schönen saftigen Kern haben. Danach widmen wir uns mal den Knoblauchzehen. Die werden zunächst geschält und im Anschluss zerdrückt. Und hier wird aber nicht eine Knoblauchpresse verwendet, sondern das wird idealerweise mit einem Plattiereisen, mit einem Fleischklopfer, man kann es aber auch mit einem größeren Messer etc. machen. Natürlich geht es auch mit der Knoblauchpresse. Ich kenne es klassischerweise nicht so. Ja, und wenn euer Stück Fleisch eine Schwarte hat, dann sollte man da in diese Schwarte dann mal zunächst ein Rautenmuster reinschneiden. Ein kleiner Tipp, damit es leichter geht. Übergießt die Schwarte mit kochendem Wasser. Danach kann man die wirklich leichter schneiden. Wer jetzt keine so scharfen Messer besitzt, der kann sich auch mit einem Teppich oder einem Stanley-Messer behelfen. Das sollte man natürlich Lebensmittel echt vorher reinigen, damit nicht irgendwelche Schmutzstoffe etc. in unser Fleisch, in unsere Schwarte reinkommen, weil das wollen wir ja nicht. Und jetzt ist es an der Zeit, unser vorbereitetes Stück Fleisch zu würzen. Und zwar mischen wir dazu einfach mal das Salz, den Knoblauch, den Pfeffer und den Kümmel Und mit der Mischung reiben wir dann unser Fleisch schön ein. Sowohl Schwarte als auch die Fleischteile. Nun geben wir etwas Wasser und das zerlassene Schmalz in einen Bräter hinein. Wer möchte, könnte zusätzlich noch ein paar Rippenstücke dazulegen. Muss man aber nicht. Ich persönlich mache es zum Beispiel nie so. Wäre aber bei einigen Rezepten eine Variante, die man machen könnte. Ja, und dann das Ganze rein setze ich dann mein Stück Fleisch. Zunächst mit der Oberseite, sprich die Seite, wo die Schwarte ist, nach unten. Und das Ganze stelle ich dann mal ins Rohr hinein und lasse es eine Stunde lang braten. Und da sollte ich es dann gelegentlich mit frischem Wasser oder, wenn ihr es verwendet, Rinderbrühe übergießen. Man nicht sehr oft, aber doch immer wieder sollte man das übergießen. Ich sage mal so, ja, alle Viertelstunden in etwa als Richtwert. Nach der Stunde nehmen wir das Fleisch und wenden es, damit die Schwarte nach oben kommt und somit die Möglichkeit hat, schön knusprig zu werden. Eine Schwarte ist wirklich nur dann gut, wenn die schön durchgebraten ist und knusprig ist. Wenn die so, wie man bei uns sagt, lätschert ist, da will es ehrlich gesagt niemand haben. Ja, und so bleibt dann unser Stück Fleisch eine weitere Stunde drinnen. Und auch da sollte man es immer wieder mit Saft oder frischem Wasser übergießen. Primär würde ich hier sagen, mit dem bereits entstandenen Bratensaft. Und wirklich nur in seltenen Fällen mit frischem Wasser. Das frische Wasser würde ich nur dann verwenden, wenn zum Beispiel der Bratensaft einfach zu sehr verdunstet und ich einfach nichts mehr drinnen habe. Dann natürlich mit frischem Wasser. Dann brauchen wir es im Grunde nur mehr aus dem Rohr rausholen, für so circa 10 Minuten rasten lassen und im Anschluss in so fingerdicke Scheiben schneiden und mit der Beilage eurer Wahl servieren. Also ihr seht eigentlich, vom Prinzip her ein nicht so aufwendiges und schweres Gericht. Die Kunst dabei ist es halt, dass das Ganze schön saftig bleibt. Aber glaubt's mir, das bekommt man ganz leicht hin. Es ist eigentlich einfacher, als man denkt. Wer gerne mal einen Surbraten machen möchte, der kann bei mir im Blog unter gabelbissen.at nach Surbraten suchen. Da habe ich mal ein Rezept dazu gepostet. Einfacher ist es einfach in die Shownotes der aktuellen Folge zu sehen. Da verlinke ich euch natürlich das Rezept des Surbratens. Tja, und so sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn ihr noch Fragen zum Thema habt, Wünsche, konstruktive Kritik etc., so könnt ihr mich natürlich jederzeit gerne kontaktieren bzw. einen Kommentar zur aktuellen Sendung verfassen. Wie das geht und wie ihr mich erreichen könnt, das erfahrt ihr im Abspann. Ich hoffe, ich konnte euch mal Lust machen, einen Schweinebraten selbst zu probieren. Ich wünsche euch auf alle Fälle viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Sendung. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.